Hast du mal ein Problem und kannst keine Rettung sehen? Dann ruf SDP, 'cause this looks like a job for me. Hilfe, Hilfe, SDP! What the hell, wer ruft da? Scheinbar ein Notfall, Ladies, haltet durch. Ich bin gleich da, klar, Dark ist auch schon da. Mein privater Robin ist der Schurke noch so böse. Egal, er verkloppt ihn. Ich nenn ihn auf Rock Queen, härter als Schwermann. Erkennt ihn an dem Overall mit dem roten Air, oh yeah. Überall lauern Gefahren, doch wir boxen euch da raus. Dark, holt schon mal den Wagen. Unser Rapmobil plus Subwoofer zum Bouncen. Auch Superhelden wollen einen guten Sound. Denn 90% aller Heroes sind weg. Und das liegt an ihrem falschen Handgepäck. Scheiß auf Fledermaus, Masken und Spinnenkostüme. Ich komm splitternackt mit der Lizenz zum Chillen. Ich will kein Martini, nicht geschüttelt, nicht gerührt. Ich will nur, dass ihr alle unter Namen brüllt. SDP! Hast du mal ein Problem und kannst keine Rettung sehen? Dann ruf SDP, 'cause this looks like a job for me. Hast du mal ein Problem und kannst keine Rettung sehen? Dann ruf SDP, 'cause this looks like a job for me. Zwei Girls werden bedroht von einem Elefanten. Und der ist so bekannt, den hab ich gleich erkannt. Denn er tut zweimal lieb, doch ist ein böses Bübchen. Frisst gerne Kinderdärme und heißt Benjamin Blümchen. Ich wollte erstmal mit ihm diskutieren, ihn quasi mit Argumenten paralysieren. Doch er war gleich gestresst, ey, und haute mir mit seinem Rüssel voll in die Fresse. Während ich so meine Nase verarzte, sehe ich Dark schon in der nächsten Kampfphase. Denn zum Glück kann er ja Bullet Time. Und diese Fähigkeit setzt er gleich ein. Ho, ho, ho, ho, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Im Matrix-Style schwebe ich durch den Raum. Der auserwählte Dark Alexus, Benny traut den Augen kaum. Bei meinem schwarzen Outfit kriegt jeder Angst. Bei meinem harten V-Kick wird das ein kurzer Kampf. Doch Benny die Sau ist stärker als ich dachte, was mich wiederum auf eine andere Idee brachte. Quasi Trick 17 mit dem kriegt man sie alle. Action Peter Duck Alex, so stellt Benny eine Falle. Doch immer mit der Ruhe, ich erklär euch den Streich. Ich fordere Benny auf zum Rüsselvergleich. Der dumme Prolet springt natürlich darauf an, zeigt stolz seinen Rüssel und denkt, er steht seinen Mann. Ich täusche vor, nach meiner Pfeife zu greifen. Doch greife mir sein wenig steifen Nasenschwanz und mache Knoten rein. Damit hat er nicht gerechnet und fängt an zu weinen. Lange Rede, kurzer Sinn, Benny gibt auf, denn es kämpft sich ein Schlecht mit einem Knoten in seinem Schlauch. Endet gut, alles gut, denn alle sind gut drauf. Die geretteten Ladies geben uns eine Runde aus. Hast du mal ein Problem und kannst keine Rettung sehen? Dann ruf SDP, 'cause this looks like a job for me. Hast du mal ein Problem und kannst keine Rettung sehen? Dann ruf SDP, 'cause this looks like a job for me.